32. Der Tod des Ajax. Achills Mutter Thetis hatte in der Nacht vor der Bestattung Abschied von ihrem geliebten Sohn genommen. Am Tage erschien die Meeresgöttin zur Leichenfeier und den sportlichen Wettkämpfen und ermunterte die griechischen Helden, Achill zu ehren, ihr Bestes zu geben. Sie hatte herrliche Preise für die Sieger der Wettkämpfe ausgesetzt. Die Spiele begannen, nachdem Nestor seine Lobrede auf Thetis und die Heldentaten ihres Sohnes beendet hatte. Und außer Odysseus, der immer noch an einer Verletzung am Arm litt, nahmen alle Helden an den Kämpfen teil. Zunächst fand ein Wettlauf statt, auf den ein Ringkampf und anschließend das Bogenschießen folgte. Die Spiele endeten mit dem Diskuswerfen und einem Wagenrennen. Nachdem die Sieger geehrt und die Preise verteilt waren, erhob sich Thetis. Die Spiele zu Ehren meines Sohnes sind vorbei und die Preise verteilt. Ich möchte nun noch dem Tapfersten unter euch ein Geschenk machen. Derjenige, der den Leichnam Achills vor den Trojanern rettete, dem verleihe ich für seine Tapferkeit und Treue die göttlichen Waffen meines Sohnes. Nein, Ajax, halt! Das ist nicht gerecht. Auch ich habe dafür gesorgt, dass Achills Leichnam nicht in die Hände der Trojaner fiel. Deshalb habe ich auch ein Recht auf die Waffen. Was willst du, Odysseus? Ich habe mit meinem Speer dafür gesorgt, dass keiner der feigen Kerle sich der Rüstung unseres größten Kämpfers bemächtigen konnte. Du kamst erst viel später hinzu, als die Gefahr schon vorbei war. Nichts da. Die Waffen gebühren mir. Ohne mich wäre dir der Leichnam unter den Augen fortgenommen worden. Idomeneus, Nestor, ihr könnt das bezeugen. Ja, sprecht. Ihr wart dabei und habt gesehen, dass ich es war und nicht Odysseus, der den Leichnam aus den Händen der Feinde gerettet hat. Hört, Agamemnon, ein großes Unheil steht uns bevor, wenn sich die beiden besten verbleibenden Helden um die Rüstung des Achill streiten. Derjenige von beiden, der die Rüstung nicht erhält, wird beleidigt sein und sich einst wie Achill vom Kampf zurückziehen. Wir alle werden dann die Folgen seiner Untätigkeit schmerzlich zu spüren bekommen. Vor allem jetzt, da Achill nicht mehr ist. Deshalb hört, was ich euch vorschlage. Wir haben hier im Lager viele erst vor kurzem gefangene Trojaner. Lassen wir einige von ihnen den Streit zwischen Ajax und Odysseus entscheiden. Sie sind unparteiisch und werden keinen der Helden bevorzugen. Hört ihr beiden, wir glauben, dass sowohl du, Ajax, als auch du, Odysseus, die Waffen des Achill gleichermaßen verdient. Doch es gibt nur eine Rüstung und darum muss eine Entscheidung getroffen werden. Nestor hat vorgeschlagen, dass 5 trojanische Gefangene eure Argumente anhören und dann entscheiden sollen, wer die Rüstung bekommt. So kann dann jeder von euch nachher das Urteil akzeptieren, ohne sich benachteiligt zu fühlen. Aber was soll das, Freunde? Ein paar Gefangene sollen entscheiden, wem die Waffen gebühren? Das ist doch Unsinn! Ich weiß nicht, welcher Dämon dich reitet, Odysseus, dass wir wegen dir solch ein Theater veranstalten müssen. Warum legst du es darauf an, dich mit mir zu messen? Es ist für alle offensichtlich, dass du mir in der Rangfolge nachstehst, wie der Hund dem Löwen. Hast du außerdem schon vergessen, wie du seinerzeit versucht hast, dich wie ein Weib vor dem Feldzug zu drücken, indem du den Verrückten gespielt hast? Und du scheinst dich auch nicht mehr daran zu erinnern, wer den Toten samt seiner Rüstung vom Schlachtfeld trug. Du warst es nicht. Denn du hättest nicht einmal die Kraft, die Rüstung allein zu tragen. Wozu verlierst du so viele nutzlose Worte, Ajax? Du nennst mich kraftlos und vergisst, dass es nur die Klugheit ist, die wahre Stärke ausmacht. Deswegen ist in der Not, wie auch in der Ratsversammlung, ein Mann mit Verstand mehr wert als jener, welcher nur Körperstärke besitzt. Schließlich haben es die Griechen meiner Klugheit zu verdanken, dass Achill überhaupt an diesem Feldzug teilgenommen hat. Und wenn ein guter Rat gebraucht wird, so fragt man nicht dich, sondern mich. Außerdem haben mir die Götter nicht nur Klugheit, sondern auch Stärke gegeben. Und ich stellte mich sehr wohl gegen die Feinde, die sich zu Achill drängten. Du aber standest nur da, aufgepflanzt zu deiner eigenen Sicherheit. Die als Schiedsrichter eingesetzten trojanischen Kriegsgefangenen ließen sich schließlich von den Argumenten Odysseus überzeugen. Es war ihm gelungen, sich nicht nur als ebenbürtigen Helden darzustellen, sondern auch als den klügeren der beiden. Seine Sprache und sein souveränes Auftreten waren viel geschmeidiger als die etwas grobschlächtige Art des hünenhaften Ajax. Die Schiedsrichter entschieden, die prächtigen Waffen des Achill und seine wunderbare Rüstung Odysseus zuzuerkennen. Ajax überkam ein fürchterlicher Zorn, als er diesen Schiedsspruch vernahm. Das Blut in seinen Adern kochte vor Wut. Ein stechender Schmerz durchzuckte sein Gehirn und jede Faser seines Körpers schien zu zittern. Lange stand er wie angewurzelt da und starrte in den Boden. Endlich blickte er auf, um zu sehen, ob Achills Mutter Thetis noch anwesend war. Sie hatte sich jedoch schon während des unwürdigen Streits ohne ein Wort des Abschieds zurückgezogen und war ins Meer zurückgekehrt. In der Nacht saß Ajax, noch immer wutentbrannt, in seinem Zelt und hegte finstere Gedanken. Noch war er sich nicht im Klaren, ob er Odysseus in Stücke hauen, die Schiffe der Griechen verbrennen oder so viele von ihnen erschlagen sollte, wie es ihm möglich war. Er warf sich in seine Rüstung, ergriff sein Schwert und stürmte hinaus. Und sicherlich hätte Ajax einen dieser drei Pläne in die Tat umgesetzt, wäre ihm nicht die Göttin Athene dazwischen gekommen. Sie hatte den ganzen Streit vom Olymp aus beobachtet und die Gedanken des Helden erraten. Noch bevor Ajax sein Zelt verlassen hatte, vernebelte sie ihm die Sinne. Anstatt nun einen seiner Rachepläne auszuführen, rannte Ajax wie ein Wahnsinniger hinunter zu den Schafherden nahe dem Lager und tötete mit seinem Schwert ein Tier nach dem anderen. Die Schafhirten versteckten sich vor dem Rasenden im Gebüsch und wurden Zeugen des grausigen Spektakels. Jetzt liegt ihr im Dreck, den Aasgeiern, zur Beute, ihr undankbaren Verräter. Keinen schändlichen Schiedsspruch könnt ihr mehr gutheißen. Ha! Und du, Agamemnon, was wieselst du? Ach, und da ist ja auch Odysseus, der sich feige in die Ecke verkriecht. Na warte. Jetzt werden die Waffen des Achill auch nichts mehr nützen. Mit diesen Worten ergriff Ajax seinen großen Hammel und schleppte ihn vor sein Zelt, wo er ihn anband und mit einer ledernen Geißel auspeitschte. In diesem Moment trat Athene wieder an ihn heran und nahm den Wahnsinn wieder von ihm. Als er erwachte und das halbtote Tier vor sich liegen sah, erkannte Ajax mit Schrecken, was er getan hatte, und hob die Hände zum Himmel. O ihr Götter! Was habt ihr mit mir geschehen lassen? Habt ihr euch gegen mich verschworen? Warum habt ihr mir diese Schmach angetan und den arglistigen Odysseus bevorzugt? Jetzt stehe ich hier. Ich, der sich in keinem Kampf jemals unehrenhaft verhalten hat und habe die Hände mit dem Blut unschuldiger Schafe besudelt. Was für eine Schmach! Ich werde zum Gespött meines Heeres und meiner Feinde werden. Warum habt ihr mir das angetan? O Zeus, König der Götter, ich will die Schande nicht ertragen, die du mir auferlegst. Vergib mir meinen Frevel. Und du, Helios, Gott der Sonne, der du leuchtend am Himmel dahinfährst, wenn du mit deinem Wagen über Salamis kreist, grüß mir die Mutter und den Vater. Ajax hatte sein Schwert in den Boden aufgepflanzt und sich mit weit ausgestreckten Armen hineingestürzt, sodass die Spitze des Schwertes zwischen den Schulterblättern aus seinem Rücken heraustrat. Zu groß war sein Kummer über die Undankbarkeit der Griechen und zu groß seine Scham über das Blutbad unter den Schafen, als dass er sie noch länger hätte ertragen wollen. Als sich die Nachricht von Ajax Selbstmord im Lager verbreitete, eilten Fürsten und Soldaten in Scharen herbei, um den Toten mit eigenen Augen zu sehen. Keiner wollte glauben, dass sich Ajax tatsächlich selbst getötet hatte. Warum nur hatte er das Schwert gegen sich selbst gerichtet? Hatte Odysseus ihn in den Tod getrieben? Unruhe machte sich unter den Soldaten breit. Im Rat der Fürsten vertrat Menelaos die Ansicht, dass dieser Selbstmord größeren Schaden für die gemeinsame Sache der Griechen angerichtet habe, als alle Angriffe der Trojaner während der vorangegangenen 9 Jahre. Mit dieser Tat hätte Ajax die Moral der Soldaten nachhaltig untergraben. Menelaos schlug deshalb vor, dass Ajax keine ehrenvolle Bestattung erhalten sollte. Da trat jedoch Ajax Bruder Teukros vor, dem die Worte vor Kummer nur ganz leise über die Lippen kamen, und erinnerte die Griechen an die vielen Heldentaten und an alles, was sie Ajax zu verdanken hatten. Er fand, und das erstaunte nicht nur die Fürsten, die Unterstützung von Odysseus. Teukros hat recht. Wir haben die moralische Pflicht, ja, wir müssen dem großen Ajax die Ehre erweisen, die ihm als Kämpfer gebührt. Ihr Griechen, hört mich an! Lasst euch nicht zu ungerechtem Hass gegen den Mann verleiten, der sich selbst gerichtet hat. Bedenkt, wer Ajax die ehrenvolle Bestattung verweigert, der würde nicht nur ihn damit herabwürdigen, sondern auch den Willen der Götter und das ewige Recht des Schicksals verachten. Die Worte des Odysseus verfehlten ihre Wirkung nicht, und so entschlossen sich die Griechen, ihren toten Helden ehrenhaft zu bestatten. Und so geschah es. Lediglich auf die Leichenspiele zu Ehren des Ajax hatte man nach einer festlichen Verbrennungszeremonie verzichtet. Am anderen Morgen versammelten sich alle griechischen Fürsten auf dem flachen Hügel am Rand des Lagers. Sie ließen sich in einem Kreis nieder, in dessen Mitte Agamemnon und Menelaos Platz genommen hatten. Neben ihnen Nestor, Diomedes und Odysseus. Zu der Versammlung waren auch Priester, Seher und Traumdeuter geladen. Die Stimmung war sehr ernst. Mit leiser Stimme diskutierten die Fürsten darüber, ob es überhaupt noch Sinn mache, weiterzukämpfen und noch mehr Männer zu verlieren. Und obwohl viele dachten, dass es besser wäre, heimzukehren, waren doch alle erstaunt, als Menelaos aufstand und diesen Vorschlag selbst unterbreitete. Er könne es nicht mehr verantworten, weiterzukämpfen und noch mehr tapfere Krieger in Troja zurückzulassen. Während er so sprach, blickte er sich um zu sehen, welche Wirkung seine Worte hatten. Insgeheim hoffte er, dass einer der Fürsten ihm widersprechen würde. Und tatsächlich hatte Menelaos mit seinem Auftritt Erfolg. Diomedes konnte dieses mitleiderregende Klagen nicht mehr mit anhören und erhob sich von seinem Platz. Er drohte jedem, den Kopf abzuschlagen, der jetzt daran dachte, sich feige davonzumachen. Betreten blickten viele der Anwesenden auf ihre Fußspitzen. Nach diesem geschickten Schachzug des Menelaos befragte man schließlich wieder einmal den weisen Seher Kalchas, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Dieser empfahl den Fürsten Philoktetes, den die Griechen vor 9 Jahren mit einer schwerenden Eiterwunde auf der Insel Lemnos ausgesetzt hatten, nach Troja zu holen. Philoktetes sei noch am Leben und mit seinem Bogen und den stets treffenden Pfeilen könne Troja erobert werden. Allerdings sei Philoktetes der Einzige, der den Bogen führen könne, weshalb es nicht ausreichen würde, nur die Waffe mit nach Troja zu bringen. Und so machten sich Odysseus und Diomedes auf den Weg zur Insel Lemnos, um Philoktetes und seine Pfeile nach Troja zu holen. Neoptolemos und Philoktetes. Odysseus und Diomedes hatten auf ihrem Weg nach Lemnos bereits die Insel Skyros angesteuert, um dort König Lykomedes einen kurzen Besuch abzustatten. Zu ihrer Überraschung sahen sie vor dem Palast einen jungen Mann mit dem Speer üben, der ihrem gefallenen Kameraden Achill sehr ähnlich sah. Seid willkommen, Fremde. Woher kommt ihr? Und was führt euch nach Skyros? Mein Name ist Odysseus. Ich bin der Sohn des Telamon. Und mein Begleiter hier ist Diomedes, der Sohn des Tydeus. Wir sind auf dem Weg nach Lemnos und wollten unserem Freund, dem König Lykomedes, einen Besuch abstatten. Nun verrate uns auch du, wer du bist, Jüngling. Nun, edle Griechen, ich bin der Enkel des Lykomedes. Und man nennt mich Neoptolemos. Welch Ehre, Neoptolemos, deine Bekanntschaft zu machen. Erlaube mir aber die Frage, welche der Töchter des Lykomedes ist deine Mutter? Und wer ist dein Vater? Meine Mutter ist Deidamia und mein Vater ist der euch wohlbekannte Achill. Da staunten die beiden Griechen nicht schlecht. Wie war es möglich, dass Achill einen Sohn hatte, wo er doch vor seiner Abfahrt nach Troja noch gar nicht verheiratet gewesen war? Als Odysseus Achill vor 9 Jahren von dieser Insel geholt hatte, war er doch noch ein junger Bursche gewesen, der noch nicht einmal einen Bart trug. Wie sich nun aber zeigte, war Achill in der kurzen Zeit, die er in Mädchenkleidern auf der Insel verbracht hatte, sehr umtriebig gewesen. Er hatte sich in die Königstochter Deidamia verliebt und vor seiner Abfahrt nach Troja mit ihr einen Sohn gezeugt, den jungen Neoptolemos. Er sah seinem Vater zum Verwechseln ähnlich und sein Körperbau war bereits in jungen Jahren weit entwickelt. Odysseus und Diomedes verbargen ihre große Freude nicht vor dem jungen Mann. Sie fragten ihn sogleich, ob er bereit sei, mit ihnen nach Troja zu reisen und in der Rüstung seines Vaters gegen die Trojaner zu kämpfen. Und wie sollte es anders sein, Neoptolemos war ganz der Vater und wollte augenblicklich seine 7 Sachen packen und auf das Schiff der Griechen bringen. Doch seine Mutter Deidamia und sein Großvater Lykomedes versuchten ihn aufzuhalten und machten den beiden Griechen bittere Vorwürfe. Schließlich waren es damals auch Odysseus und Diomedes gewesen, die Achill geholt hatten, und nun sollte der Sohn dem Vater nachfolgen und ebenfalls in Troja kämpfen? Nein, das kam nicht in Frage. Der junge Neoptolemos aber steckte voller Tatendrang und verspürte keinen sehnlicheren Wunsch, als die beiden Helden mit nach Troja zu begleiten, um dort den Platz seines Vaters einzunehmen. Er folgte den beiden Griechen auf ihr Schiff und segelte mit ihnen weiter nach Lemnos. Nach diesem glücklichen Zusammentreffen erreichten sie besagte Insel, auf der die Griechen vor mehr als 9 Jahren ihren verwundeten Kameraden Philoktetes ausgesetzt hatten. Odysseus fand die Höhle, in der sie Philoktetes zurückgelassen hatten, auf Anhieb. Nichts hatte sich verändert, doch die Höhle war leer. Ein Lager aus Laub, ein kunstlos geschnitzter Holzbecher neben dem erloschenen Feuer, sonst wies nichts auf die Existenz eines Menschen in dieser trostlosen Behausung hin. Ein Stück weiter am Strand fanden sie auch ein paar Lumpen voller Eiter. Philoktetes musste also noch vor kurzem hier gewesen sein, und offensichtlich war er verwundet. Die Griechen konnten nicht davon ausgehen, dass Philoktetes ihnen wohlgesonnen war, und sie beschlossen, Posten aufzustellen, um nicht von ihm überrascht zu werden. Wer konnte schon sagen, ob Philoktetes nicht einen seiner gefährlichen Pfeile auf Odysseus schießen würde, wenn er den Mann erkannte, der ihn vor mehr als 9 Jahren hier krank und allein zurückgelassen hatte? Während man also noch nach Philoktetes Ausschau hielt, ersannen Odysseus und Diomedes einen Plan. Mit Hilfe des jungen Neoptolemos wollten sie den Kranken fangen und überwältigen. Doch als Odysseus den Sohn des Achill in ihren Plan einweihen wollte, zeigte sich dieser wenig geneigt, dabei mitzuspielen. Nein, Odysseus. Eine Tat wie diese, die ich nicht ohne Abscheu hören kann, vermag ich nicht zu tun. Ich bin kein Lügner und Philoktetes ist nicht mein Feind. Weder mein Vater noch ich sind zu böser Kunst geboren worden. Gern bin ich bereit, den Mann zu fangen, nur verabscheue ich Arglist und Tücke. Wie sollte Philoktetes denn als Einzelner, der noch dazu nur auf einem Bein stehen kann, mit uns allen fertig werden? Ich weiß wohl, Neoptolemos, dass dir die Gabe der Täuschung nicht eingepflanzt ist. Auch ich selbst, der ich von einem ehrlichen Vater abstamme, war in der Jugend langsam mit der Zunge und schnell mit der Hand. Erst die Erfahrung musste mich lehren, dass die Welt weniger durch Taten als durch Worte gelenkt wird. Wenn du nun bedenkst, dass wir den Bogen des Philoktetes und ihn selbst unbedingt brauchen, um Troja zu bezwingen, und du durch dein Zutun deinen eigenen Ruhm davontragen wirst, dann kannst du meinen Plan nicht ablehnen. Doch leise jetzt. Ich glaube, da kommt Philoktetes. Ich werde mich hier hinter dem Busch verstecken und du machst alles wie besprochen. Gut. Ich will mich fügen. Aber wohl ist mir dabei nicht. Heda! Wer seid ihr? Was verschlägt euch auf diese unwirtliche Insel? Zwar tragt ihr die Kleidung der Griechen, doch möchte ich gern wissen, woher ihr kommt. Ihr braucht euch vor meinem Aussehen nicht zu fürchten. Bedauert in mir lieber den unglücklichen und im Stich gelassenen Mann. Antwortet, wenn ihr in friedlicher Absicht gekommen seid. Sei gegrüßt, Fremder. Ich bin der Sohn des Achill und werde Neoptolemos genannt. Dies sind meine Begleiter und wir sind von Troja auf dem Weg zurück nach Skyros in meine Heimat. Oh, wie lange habe ich schon keine griechischen Laute, ja, die menschliche Stimme überhaupt vernommen. Sohn des Achill, ich kannte deinen Vater gut. Wir haben vor der Abfahrt nach Troja einige Zeit miteinander in Aulis verbracht. Wie geht es ihm? Und kämpft er noch immer vor Troja? Mein Vater ist vor Troja gefallen. Die Griechen holten mich, dass ich ihn in der Schlacht ersetze. Als ich jedoch in Troja ankam, verweigerte mir dieser unsägliche Odysseus die Rüstung und Waffen meines Vaters. Das konnte ich nicht hinnehmen. Und so bin ich wieder abgefahren. Oh, diese schändlichen Griechen und dieser widerliche Odysseus. Dich haben sie also auch nicht besser behandelt als mich. Verzeih, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Philoktetes, der Sohn des Pöas. Einst gehörte ich zum griechischen Heer. Doch auf der Fahrt nach Troja, vor mehr als 9 Jahren, wurde ich von Odysseus mit dieser schrecklichen Wunde am Bein hier ausgesetzt. Ja, ja. All diese Jahre war ich allein, ohne ein richtiges Dach über dem Kopf, bis auf diese Höhle dort und ohne anständige Verpflegung. Was glaubst du, mein Junge, wie verzweifelt ich war. Ganz allein, ohne Zusprache und ohne medizinische Versorgung. Es gab nichts, was mein Gemüt erheitert hätte. Wenigstens den Bogen, den mir einst der große Herakles schenkte, und die heiligen Pfeile haben sie mir gelassen. So kann ich wenigstens ab und zu zur Jagd humpeln. Aber es ist jedes Mal eine Qual mit dem Bein. Wann immer ich frisches Wasser, Holz für das Feuer oder etwas zu essen brauche, schmerzt diese Eiterwunde höllisch. Verflucht seien die Griechen für diese 9 Jahre. Zeus möge es ihnen vergelten. Du aber, Neoptolemos, nimm mich bitte mit zu deinem Großvater Lykomedes. Ich flehe dich an. Lass mich nicht allein hier zurück. Sei unbesorgt, Philoktetes. Ich werde dich mitnehmen. Komm, gib mir den Bogen und die Pfeile. Ich werde sie für dich tragen. Philoktetes zögerte, doch dann gab er Neoptolemos den Bogen. Er war zu lange einsam gewesen, um diese Chance, von hier wegzukommen, verstreichen zu lassen. Er fasste Vertrauen zu dem jungen Mann. Aber auch Neoptolemos empfand Sympathie für den edlen Helden und dessen Schicksal. Die Schilderungen des Philoktetes ließen sein Herz weich werden, und er konnte den wahren Grund seines Kommens nicht mehr länger vor ihm verheimlichen. Er erzählte ihm also, dass er zusammen mit Odysseus und Diomedes nach Lemnos gekommen sei, um ihn zu fangen und mit nach Troja zu nehmen. Den Griechen sei prophezeit worden, dass nur mit seiner Hilfe die Stadt besiegt werden könne. Ehe aber das Mitleid ganz die Oberhand über das Herz des jungen Neoptolemos gewann, sprang auch schon Odysseus aus dem Gebüsch und überwältigte den Kranken. Philoktetes Überraschung über das unerwartete Wiedersehen mit dem verhassten Odysseus wich bald darauf einer tiefen Enttäuschung über Neoptolemos, hatte er dem jungen Mann doch so sehr vertraut. Und jetzt konnte er sich nicht einmal verteidigen, da er den Bogen aus der Hand gegeben hatte. Von einem Grünschnabel hatte er sich hinters Licht führen lassen. Während Philoktetes auf die Griechen und ihre List fluchte und die Rache der Götter beschwor, freuten sich Odysseus und Diomedes, wie einfach es gewesen war, den Kranken zu überlisten. Doch sie freuten sich zu früh. Odysseus, hör mich an. Ich habe mich schlecht, unschändlich verhalten. Durch eine schnöde Lüge habe ich diesen edlen Helden überlistet. Und ich will es ungeschehen machen. Ich bin von meinem Großvater zu einem aufrechten Menschen erzogen worden. Und bin mir sicher, dass auch mein Vater niemals so hinterhältig gehandelt hätte. Ich werde Philoktetes mit zu meinem Großvater nehmen und ihn dort pflegen lassen. Ehe du ihn nach Troja führst, musst du es mich töten. Neoptolemos zog sein Schwert und stellte sich schützend vor Philoktetes. Da griff auch Odysseus voller Wut über so viel Starrköpfigkeit zum Schwert und wollte dem Jungen eine Lektion erteilen. Mit einem Mal erklang ein furchtbarer Donnerschlag, der nur einen ankündigen konnte. Es musste der Göttervater selbst sein. Halt, Odysseus! Nicht weiter! Hört den Ratschluss des Zeus und gehorcht dem Willen der Götter. Philoktetes, dir ist vorher bestimmt, von deiner Krankheit und deinem Jammer erlöst zu werden, wenn du zusammen mit dem jungen Krieger vor Troja erscheinst. Beuge dich dem Willen der Götter und fahre gen Troja. Sonst bist du verloren. So So folgten Philoktetes und Neoptolemos also den beiden Fürsten auf ihr Schiff und kehrten mit ihnen nach Troja zurück. Wenige Tage später legte das Schiff an der Küste Trojas an. Die Ankömmlinge wurden stürmisch begrüßt und die Griechen staunten, als Odysseus ihnen Achills Sohn Neoptolemos präsentierte. Alle freuten sich über den jungen Krieger und sahen in ihm den zweiten Achill. Und auch die Rückkehr des Philoktetes wurde gefeiert. Im Lager kümmerten sich Ärzte um ihn und versuchten ihr Bestes, um die giftige Wunde zu heilen. Und tatsächlich gelang es mithilfe der Götter in kürzester Zeit, den Kranken wieder so herzustellen, dass er am Kampf gegen Troja teilnehmen konnte. XXXIV. Der Tod des Paris. Kaum erglühte am anderen Tag die Morgenröte am Himmel, als die Griechen mit großen Schritten Richtung Troja marschierten. An der Spitze des Heeres ritten Diomedes, Odysseus und Neoptolemos. Sie umzingelten Troja und warteten auf das Signal zum Angriff. Mittagshitze flimmerte über der Ebene. Die Rüstungen und Streitwagen der Griechen blitzten in der Sonne. Auf den Mauern waren die Köpfe der Trojaner zu sehen. Auch sie hatten sich gut gerüstet und Steine auf die Mauern geschleppt. Die Bogenschützen hatten ihre Pfeile bereitgelegt und fassten schon erste Ziele ins Auge. Über der Stadt lag eine Spannung, die Menschen und Tiere gleichermaßen erfasste. Dadurch brach plötzlich das Schmettern der Kriegstrompete die Stille und die Griechen stürzten los. Den Trojanern stockte der Atem, als sie das schreckliche Gebrüll vernahmen. Mit Leitern versuchten die Heranstürmenden, die Mauern zu erklimmen, doch Steine und Pfeile regneten auf sie herab. Selbst den Tapfersten gelang es nicht, die Mauern Trojas zu erstürmen, und so zogen sie sich wieder zurück. Da kam Odysseus eine Idee. Er gab den Befehl, die Schilde über dem Kopf zu tragen und in geschlossenen Reihen hintereinander vorzurücken, sodass ein schützendes Dach aus lauter Schilden entstand. Aus der Ferne sah es so aus, als ob große metallene Schildkröten gegen Trojas Mauern anrückten. In dieser Formation gelang es den Griechen, nahe an die Mauer und die Stadttore heranzukommen. Die Geschosse prasselten unaufhörlich auf sie herab, ohne jedoch auch nur einen Mann unter dem Schilddach zu verletzen. Agamemnon stand auf einer kleinen Anhöhe und freute sich, dass die Strategie aufzugehen schien. Schon machten sich die Griechen unter dem Schilderdach ans Werk, die Tore der Stadt mit zweischneidigen Äxten zu durchbrechen, als auf der Seite der Trojaner Aeneas eine Gegenstrategie einfiel. Er wies seine Männer an, große Mauerblöcke auf die Formation hinabzustoßen. Seine Idee hatte Erfolg und kostete nicht wenige Griechen das Leben. Die Angreifer gaben jedoch nicht auf und stürmten mal wild durcheinander, mal versuchten sie es in der Formation. Irgendwann mussten den Trojanern doch die Steine ausgehen. Sie konnten ja nicht ahnen, dass Aeneas angeordnet hatte, ganze Häuser in der Stadt abtragen zu lassen, damit immer genügend Steine vorhanden waren. Philoktetes wütete unter den Trojanern wie ein tosender Strom, der ganze Felder überschwemmt. Wenn ein Feind ihn nur von Ferne erblickte, war er schon verloren. In seiner herrlichen Rüstung und mit dem großen Bogen des Herakles, den nur er spannen konnte, war er eine eindrucksvolle Erscheinung. Die Zahl der Trojaner, die er von der Mauer schoss, stieg stündlich. Doch trotz seines unermüdlichen Einsatzes gelang es den Griechen nicht, die Mauer der Stadt zu stürmen. Die Trojaner hatten mit ihrer Strategie Erfolg und so ließen sie keine Sekunde davon ab. Wenn sich eine günstige Gelegenheit bot, stürmten sie schnell aus der Stadt heraus und fielen den Griechen in die Flanke. Bei einem dieser Angriffe war auch Paris mit von der Partie und kämpfte sogar in vorderster Reihe mit. Dabei kam er Philoktetes gefährlich nahe und als dieser in ihm den Urheber des Unheils erkannte, feuerte er einen seiner vergifteten Pfeile auf Paris ab. Paris schrie auf. Zwar ritzte dieser ihm nur leicht den Arm, doch Philoktetes schoss gleich noch einen zweiten hinterher. Der Pfeil traf Paris tief ins Bein. Paris brach zusammen. Während nun vor der Stadt der Kampf weiter tobte, bemühten sich die Ärzte im Palast um das Leben des Paares. Vor Schmerzen stöhnend lag er auf seinem Lager, war weiß im Gesicht und kalter Schweiß rann ihm die Stirn hinab. Die Spitze des Pfeils saß tief im Bein und die Wunde war durch die Wirkung des Gifts schwarz vor Fäulnis. Paris krümmte sich auf seinem Lager und krallte seine Nägel so tief ins eigene Fleisch, dass es blutete. Und obwohl die Ärzte alle Mittel anwendeten, gelang es ihnen nicht, die Leiden des Paris zu lindern. Der König brachte den Göttern Opfer dar und flehte sie an, ihm doch nicht auch noch diesen Sohn zu nehmen, auch wenn er es war, der so viel Unglück über Troja gebracht hatte. Doch sein Flehen half nichts. Noch in der gleichen Nacht starb Paris unter furchtbaren Schmerzen an den Folgen des Gifts. Die List des Odysseus. Nachdem die Griechen mehrere Tage erfolglos versucht hatten, die Mauer und Tore Trojas zu erstürmen, ließ der Tod des Paris die erschöpften Krieger triumphieren. Allerdings wussten die griechischen Fürsten jetzt auch nicht mehr weiter. Hatten sie und ihre Männer doch alles gegeben, um die Stadt zu erobern? Gab es denn überhaupt noch einen Weg, um Troja zu bezwingen? In ihrer Ratlosigkeit wandten sie sich wieder an ihren weisen Seher Kalchas, der ihnen schon so viele gute Hinweise gegeben hatte. Nach einiger Bedenkzeit rief Kalchas die edelsten Helden zu einer Versammlung in das Zelt des Agamemnon. Ihr Helden Griechenlands, lange habt ihr vergeblich vor den Mauern Trojas gekämpft und versucht, die Stadt einzunehmen. Allen Mut habt ihr an den Toren bewiesen, doch auf diesem Weg werdet ihr nie zum Ziel gelangen. Höre, Kalchas, wir sind hier nicht zusammengekommen, um von dir Dinge zu erfahren, die wir ohnehin schon wissen. Sag uns lieber, wie wir in die Stadt hineinkommen sollen. Nur Geduld, großer Menelaus, nur Geduld. Nun hört, gestern hatte ich die Gelegenheit zu beobachten, wie ein Habicht einer Taube nachjagte. Hört doch weiter. Die Taube flog in einen Felsspalt, um dem Habicht zu entgehen. Der Habicht aber wartete vor dem Felsspalt, dass die Taube wieder herauskäme. Aber die Taube blieb in ihrem sicheren Versteck. Da verbarg sich der Habicht im nahen Gebüsch. Und siehe da, die Taube schlüpfte aus der Spalte ins Freie. Mit einem Satz stürzte sich der Habicht auf sie, und es war um die Taube geschehen. Versteht ihr denn nicht? Wir können noch so lange vor den Mauern Trojas ausharren, aber so werden wir die Stadt niemals erobern. Nur mit einer List wird es uns gelingen, sie einzunehmen. Was für eine List! Sollen wir unsere Schiffe ins Meer ziehen und erst dann wiederkommen, wenn die Trojaner aus der Stadt strömen? In welchem Gebüsch sollen wir uns denn verstecken, Kalchas? Sei still, Menelaus. Das ist ein guter Rat gewesen. Ich habe eine Idee, wie wir uns tarnen können. Hört mich an, Freunde. Wir bauen den Trojanern ein großes Holzpferd. So lasst mich doch zu Ende sprechen. Wir bauen ein großes Pferd aus Holz, in dessen Bauch sich, sagen wir, 20 oder 30 Männer verbergen können. Dieses Pferd ziehen wir vor das Tor der Stadt und lassen es so aussehen, als ob es sich um ein Opfergeschenk für die Göttin Athene handle. Danach lösen wir sogleich das Lager hier auf, verbrennen alles, was wir nicht mitnehmen wollen, und segeln davon. Aber nur bis zur Insel Tenedos, die hier kurz vor der Küste liegt. Die Trojaner werden denken, wir seien nach Hause gesegelt und sich sorglos hervorwagen, um das Pferd zu besichtigen. Und die 20, 30 Männer sollen die Trojaner dann alleine besiegen? Nein, wir werden einen Mann bei dem Pferd zurücklassen, als Lockvogel. Jemand, der mutig und besonnen genug ist, dass er den Trojanern glaubhaft vermitteln kann, wir seien abgefahren. Und aus irgendeinem Grund sei er vor uns davongelaufen. Die Trojaner werden ihn sofort zum König führen. Dort soll er darauf hinarbeiten, dass die Trojaner das hölzerne Pferd, das angeblich der Göttin Athene geweiht ist, in die Stadt ziehen. Wenn es Nacht geworden ist, klettern wir aus dem Pferd heraus, öffnen die Tore und lassen die anderen, die auf ein Feuersignal wieder von Tenedos herübersegeln, in die Stadt. Der Rest ist, denke ich, klar. Du bist der klügste aller Helden, Odysseus. Bravo. Ja, gut gesprochen, Odysseus. So werden wir es machen. Nein, das finde ich nicht gut. Das ist eine gemeine Sache. Starke Worte, mein Junge. Gut gesprochen. Ich merke, dass du auch im Geist und im Herzen der Sohn des Achill bist. Du hast gesprochen wie ein edler Held und wahrer Kämpfer. Aber glaube einem erfahrenen Mann, selbst dein Vater Achill, der an Mut und Stärke auf der ganzen Welt unübertroffen war, konnte Troja nicht durch seine Tapferkeit allein erobern. Deswegen bitte ich dich und auch alle anderen, die ihr aus dem gleichen Grund noch Zweifel habt, geht in euch und bedenkt, dass wir schon mehr als 9 Jahre hier sind, ohne unser Ziel bis jetzt erreicht zu haben. Lasst uns Troja mit dieser List erobern. Odysseus hatte mit diesen Worten den richtigen Ton getroffen und alle Zweifler überzeugt. Nach einem gemeinsamen Mahl, bei dem der Plan noch einmal heiß diskutiert wurde, legten sich die Helden zum Schlafen nieder. Die Griechen gingen mit dieser List tatsächlich ein hohes Risiko ein. Sollte der Plan scheitern und die Männer im Inneren des Holzpferdes entdeckt werden, dann würde dies ihren sicheren Tod bedeuten. Und so träumten in dieser Nacht viele der griechischen Helden von dem Pferd und von der List des Odysseus. Dem Schiffbaumeister Epeos erschien im Traum die Göttin Athene und entwarf ihm einen Bauplan für das Pferd, den der begabte Zimmermann am nächsten Tag gleich zu Papier brachte. Die Atridenfürsten ließen für den Bau des Pferdes in aller Eile so viel Bäume schlagen, dass man damit eine kleine Stadt aus Holzhäusern hätte bauen können. Viele Männer halfen unter der Führung von Epeos, die Bäume zu Balken und Brettern zu zersägen. Der Baumeister selbst machte sich sogleich daran, die Füße des Pferdes zu zimmern. Es folgte der hohle Bauch, der wie ein Schiff geformt war und leicht 20 bewaffnete Männer aufnehmen konnte. Auf den Bauch setzte er wie ein Dach den gewölbten Rücken, vorne befestigte er den Hals mit einer Mähne und schließlich brachte er den kunstvoll gefertigten Kopf mit seinen spitzen Ohren an. So entstand mit Athenes Beistand innerhalb von 3 Tagen ein Pferd, das bei allen großen Beifall fand. Am 4. Tag begaben sich die 20 auserkorenen Helden der Griechen ins Innere des Pferdes. Als Lockvogel hatte sich ein junger Mann namens Sinon freiwillig gemeldet. Er erschien den Fürsten gut geeignet, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Immerhin hing das Leben der Helden von seinem schauspielerischen Geschick und seiner Besonnenheit ab. Wir können uns vorstellen, wie mulmig den Männern zumute war, als sie die Strickleiter zum Bauch des Pferdes hinaufstiegen. Würde Sinon die Trojaner dazu bewegen können, das Pferd in die Stadt zu holen? Und wie würde es dann weitergehen? Was, wenn der Plan nicht aufginge? Während ein Teil der Griechen das auf Rädern befestigte Holzpferd vor die Stadt zog, löste ein anderer Teil das Schiffslager am Strand von Troja auf. Die Zelte wurden abgebrochen, die Tiere verladen, die Häuser und alles andere, was nicht mitgenommen werden sollte, wurde verbrannt. Als die restlichen Soldaten von Troja zurückkamen, bestiegen sie die Schiffe und fuhren unter der Führung Agamemnons hinüber zur Insel Tenedos, wo sie auf einer der Küste abgewandten Seite vor Anker gingen. Agamemnon ließ sogleich einen Späher auf den höchsten Punkt der Insel steigen, der auf das verabredete Feuersignal achten sollte. Sinon und Laokoon. Die Wächter auf den Mauern von Troja staunten über das riesige Holzpferd, das die Griechen nicht weit vom Stadttor entfernt aufgestellt hatten. Der Kopf des Pferdes war fast so hoch wie die Mauer der Stadt, sodass die Wächter direkt in die leeren, schwarzen Augen des Pferdes starrten. Zunächst dachten die Trojaner, dies sei ein neuer Versuch, die Stadt zu stürmen, und das Pferd sei eine Art Kriegsgerät. Da sich nach einiger Zeit aber immer noch nichts regte und die Trojaner mit eigenen Augen sehen konnten, wie in der Ferne das griechische Lager brannte und die Schiffe in See stachen, vergaßen sie alle Vorsicht. Ausgiebig diskutierten sie, was es wohl mit dem Pferd der Griechen auf sich haben mochte und was sie damit tun sollten. Da drängte sich Laokoon, der trojanische Priester des Apoll, nach vorne und mahnte seine Landsleute zur Vorsicht. Seiner Meinung nach war es wohl das Klügste, man würde das Pferd einfach verbrennen. Er nahm eine mächtige Lanze und stieß sie mit voller Wucht in den Rumpf des Pferdes. Doch außer einem dumpfen Widerhall, der auf einen großen Hohlraum schließen ließ, war kein verdächtiges Geräusch zu vernehmen. Lachend schickten die Trojaner den Priester wieder weg, als plötzliches Stimmengewirr und laute aufgeregte Rufe das fröhliche Beisammensein unterbrachen. Ganz in der Nähe hatten ein paar Soldaten den jungen Sinon entdeckt und schleppten ihn als Gefangenen vor den König und dessen Söhne. Sinon trug seine Lügengeschichte so überzeugend vor, dass alle Umstehenden ihm Glauben schenkten. Der Priester Laokoon warnte jedoch erneut davor, das Pferd ins Innere der Stadt zu bringen. Diesmal schienen seine Worte Wirkung zu zeigen, denn die Trojaner zögerten. Was hatte es mit diesem jungen Mann auf sich? War er nicht ein wenig zu wortgewandt? Da fürchtete die Göttin Athene, der Plan könne misslingen. Sie sandte eine hässliche, todbringende Giftschlange unter die Trojaner, die sich geradewegs auf Laokoon zubewegte und ihn ins Bein biss. Nur wenige Sekunden später starb der Priester an ihrem Gift. In diesem schrecklichen Zwischenfall meinten die Bürger Trojas nun eine Strafe der Göttin Athene für das frevelhafte Verhalten Laokoons zu sehen. Um nicht auch den Zorn der Göttin auf sich zu ziehen, beschlossen sie, das Pferd in die Stadt zu bringen. Dort sollte es als Weihgeschenk vor dem Tempel der Göttin aufgestellt werden. Sie machten sich sogleich ans Werk. Doch das riesige Pferd passte nicht durch das Stadttor. Also entschieden sie kurzerhand, das Tor aus den Angeln zu heben und den Rahmen abzutragen. Als das Holzpferd schließlich über die Torschwelle rumpelte, blieb es mehrmals hängen und ein aufmerksames Ohr hätte deutlich das Geräusch von schepperndem Metall aus dem Inneren des Pferdes vernehmen können. Haltet eure Waffen fest, ihr Narren, das Scheppern kann man draußen hören. Und wenn sie uns hier entdecken, dann sind wir des Todes und alles ist verloren. Trojaner waren jedoch so euphorisch über das Ende des Krieges, dass ihnen nichts auffiel. Lediglich Kassandra, die Tochter des Königs, hatte ihren klaren Verstand behalten und deutete die Zeichen richtig. Ihr Elenden, seht ihr denn nicht, dass wir die Straße zum Hades hinunterwandeln, dass wir am Rande unseres Verderbens stehen? Ich sehe Troja schon mit Feuer und Blut erfüllt. Und ich sehe es aus dem Bauch dieses Pferdes hervorwallen, dass ihr mit Jauchzen auf unsere Burg ziehen wollt. Doch ihr glaubt mir nicht. Und wenn ich unzählige Worte spreche, es bliebe immer dasselbe. Ihr würdet mir nicht glauben. Ihr seid den Erinnyen geweiht, die Rache nehmen für Helenas frevelhaften Raub. Auf Kassandra lastete ein schrecklicher Fluch und es war ihr Verhängnis, dass niemand ihren Prophezeiungen Glauben schenkte, obwohl sich diese stets als richtig herausgestellt hatten. Und so war es auch diesmal, als sie mit wehenden Haaren von einem zum anderen lief und warnte, dass aus dem Bauch des Pferdes Feuer und Blut über Troja kämen. Sie wurde nur ausgelacht. Die Trojaner stellten das hölzerne Pferd vor dem Tempel der Göttin Athene auf und feierten ein rauschendes Fest. Die Becher wurden ein ums andere Mal mit Wein gefüllt und die Männer und Frauen huldigten dem Gott Dionysos. Nach vielen Stunden mit schweren Speisen und viel Wein legten sich die Bürger der Stadt nach und nach glücklich zu Bett. Sie fühlten sich so sicher, dass sie sogar vergaßen, Wachen am Tor aufzustellen. Für sie war der Krieg vorüber. Der Untergang Trojas. Auf der Insel Tenedos warteten derweil die Griechen in den Booten auf das Signal, um wieder nach Troja zurückzusegeln. Doch nichts geschah. Waren die Helden entdeckt worden? Agamemnon lief ungeduldig auf und ab. Es war schon nach Mitternacht und er hatte noch immer kein Zeichen erhalten. Inzwischen war Sinon, der gemeinsam mit den Trojanern gefeiert und sich einige Stunden schlafend gestellt hatte, von seinem Lager aufgestanden und vor die Stadt geeilt, wo er ein großes Feuer anzündete. Sinon hatte leichtes Spiel, denn die Trojaner schliefen tief und fest. Nach einigen Minuten löschte er das Feuer wieder und kehrte in die Stadt zurück, wo er leise an den Bauch des Holzpferdes klopfte. Im Inneren vernahmen die Helden das Zeichen, doch da sie nicht sicher sein konnten, dass es Sinon war, stockte ihnen der Atem vor Anspannung. Alle wandten ihren Blick der Luke im Boden zu, die Odysseus vorsichtig öffnete. Er streckte den Kopf hervor und spähte umher. Die Luft war rein, und die Männer stiegen einer nach dem anderen die Strickleiter hinab. Klopfenden Herzens verteilten sie sich in der ganzen Stadt. Sie schlichen mit gezogenen Schwertern leise in die Häuser und ermordeten einen Trojaner nach dem anderen im Schlaf. Es war ein grässliches Gemetzel, denn die schlaftrunkenen und vom Wein berauschten Menschen hatten keinerlei Chance. Anfangs gelang es den Griechen noch, ihre Feigenmorde ohne viel Lärm durchzuführen. Als sie jedoch damit begannen, Feuer zu legen und die Menschen wie brennende Fackeln und vor Schmerzen brüllend auf die Straßen und in die Gassen hinausliefen, da hatte das Töten im Stillen ein Ende. Die Trojaner waren alarmiert, doch es war schon zu spät. Ein günstiger Wind hatte die Flotte der Griechen innerhalb einer halben Stunde von der Insel Tenedos hinübergebracht. Die Soldaten stürzten durch das beschädigte Tor in die Stadt hinein und mordeten und brandschatzten auf so grausame Weise, dass es nicht mit Worten zu beschreiben ist. Es ging den Griechen nicht mehr darum, die Trojaner militärisch zu besiegen. Sie wollten sie vernichten und ihre Stadt dem Erdboden gleichmachen. Halbtote und Verstümmelte krochen durch die Gassen und das Wehklagen von Kindern und Frauen vermischte sich mit den Bellen der Hunde und den Schreien derer, die dem Tod ins Angesicht schauten. Der Kampf blieb jedoch auch für die Griechen nicht unblutig und obgleich die meisten Trojaner wehrlos im Schlaf überrascht worden waren, verteidigten sie sich so gut sie konnten. Becher wurden zu Wurf geschossen, Tische zu Schilden und der Bratspieß zum Ersatz für das Schwert. Andere bewaffneten sich mit Beilen oder einem Holzscheit, was immer gerade greifbar war. Mancher Trojaner zog sich auf das Dach seines Hauses zurück und zerschmetterte dem einen oder anderen Angreifer mit Steinen den Schädel. Doch die Griechen waren nicht mehr aufzuhalten und es gelang ihnen, die Burg des Priamos zu stürmen. Dorthin hatten sich zahllose Trojaner geflüchtet und neu bewaffnet. So starben doch noch viele Griechen durch die Hand der Verteidiger, die so mutig kämpften wie noch nie zuvor in diesem Krieg. Während der Kampf fortdauerte, wurde es immer heller in der Stadt. Überall schlugen die Flammen aus den Häusern und Palästen. Nach und nach fielen auch die letzten Helden Trojas unter den Attacken der Angreifer. Eurydamas, der große Speerkämpfer der Trojaner, und Ilioneus, einer ihrer ältesten Streiter, wurden von Diomedes erschlagen. Neoptolemos tötete drei der Söhne des Priamos und auch Agenor, der einst mit seinem Vater vor Troja gekämpft hatte. Und er war es auch, der zuerst mit dem alten Priamos zusammentraf. Der König lag vor dem Altar des Zeus und betete, doch er wusste sofort, wen er vor sich hatte. Ich erkenne dich, junger Bursche. Du musst der Sohn des Achill sein, von dem alle sagen, er kämpft wie sein Vater. Hör ich eine Ironie des Schicksals, dass du der Erste bist, der mich entdeckt. Nun, ich bin zu alt und zu müde, um gegen einen jungen Mann wie dich zu kämpfen. Ich bitte dich, töte mich schnell und ohne große Schmerzen. Denn ich habe genug Leid gesehen und möchte nicht auf dieser Welt verweilen. Sie ist zu grausam und ungerecht. Was führst du lange Reden, alter Mann? Du bittest mich um das, was mir mein Herz befiehlt. So sei es denn. Neoptolemos trennte mit einem Schwertstreich den Kopf vom Rumpf des weißhaarigen Mannes. Menelaos kämpfte sich indessen durch die Gemächer des Palastes immer auf der Suche nach Helena. Endlich wollte er die Frau wiedersehen, die damals diesen grausamen Krieg verursacht hatte. Er wusste, dass der tapfere Deiphobos nach dem Tode Paris an Helenas Seite getreten war und versuchen würde, sie zu schützen. Schließlich fand er die beiden in einem Seitenflügel des Palastes. Deiphobos stellte sich kühn vor Helena auf, jedoch war er vom vielen Wein geschwächt und wurde von Menelaos niedergestochen. Als dieser dann seine treulose Ehefrau erblickte, überkam ihn grenzenloser Zorn. Er zog sein Schwert, um sie zu töten. Doch da beeinflusste Aphrodite seine Gefühle und stimmte ihn milde. Er sah Helena nun plötzlich in einem anderen Licht. Fast 10 Jahre hatte er sie jetzt nicht mehr gesehen und sie war immer noch mindestens genauso schön wie damals. Zitternd vor Angst hatte sie sich in die Ecke gedrängt und sah ihn flehend an. Einen Moment lang vergaß Menelaos alles, was sie verschuldet hatte. Er streckte schon die Hand nach ihr aus, um sie zu berühren, als er von herannahendem Waffenlärm aufgeschreckt wurde und ihn ein Gefühl der Scham ergriff. Wie stand er denn vor seinem treulosen Weib? War er ihr Sklave oder der betrogene Ehemann? Und wieder griff er zum Schwert und wollte schon zustechen, als sein Bruder Agamemnon das Gemach betrat. Nein, Menelaos, nicht! Lass sie am Leben! Es ziemt sich nicht, dass du deine eigene Frau erschlägst. Wenn du ihren Tod willst, so lass das andere für dich besorgen. Aber warum sie überhaupt töten? Laste doch die Schuld weniger auf ihr als auf Paris, der das Gastrecht missbraucht hat. Er und das ganze Volk der Frevler sind nun bestraft. Lass deshalb Gnade vor Recht ergehen und verschone Helena. Du sprichst wahrlich weise, lieber Bruder. Aber es ist doch ihre Schuld, dass sie nicht freiwillig zu uns zurückgekehrt ist, als die Möglichkeit dazu bestand. Sie bat die Trojaner um Asyl, was dazu führte, dass wir auf Jahre fern der Heimat kämpfen mussten und viele tapfere Freunde verloren haben. Nein, ich weiß nicht, ob wir das treulose Weib am Leben lassen sollen. Geliebter Gatte, bitte schone mich. Ich weiß wohl, dass du Grund genug hast, mich zu hassen und zu töten. Aber bitte, bitte lass es mich dir erklären. Erinnere dich, dass ich nicht freiwillig aus Sparta hierher kam und dass es Paris war, der mich entführte. Als ich mich umbringen wollte, hielten meine Dienerinnen mich zurück und beschworen mich, es um deiner und um unserer Tochter willen nicht zu tun. Ja, und später hielten die Trojaner mich gefangen. Wenn es wirklich wahr ist, was du sagst, dann will ich dir verzeihen. Komm, meine Liebe, steh auf und lass uns nicht mehr länger an Vergangenes denken. Ich werde dich wieder heim nach Sparta bringen. Draußen vor dem Palast hatten die Griechen mittlerweile die toten Fürsten Trojas nebeneinander auf den Boden gelegt, um zu sehen, ob sie auch wirklich alle Angehörigen dieses alten Königsgeschlechts getötet hatten. Im Schein der brennenden Häuser und Paläste schritten Odysseus und Idomeneides die Reihe der Toten ab. Da runzelte Odysseus plötzlich die Stirn. Lass uns zurückgehen und genau hinsehen. Ich habe Aeneas nicht entdecken können. Wenn er nicht unter diesen Toten ist, müssen wir ihn suchen lassen. Keiner dieser Hunde darf mit dem Leben davonkommen. Und so schritten sie ein zweites Mal die Reihe der Toten ab, ohne jedoch Aeneas zu entdecken. Odysseus ließ alle Gefangenen zusammentreiben und die ganze Stadt nach der Leiche des Schwiegersohnes von König Priamos absuchen, doch man fand ihn nicht. Der unverwüstliche Aeneas, der noch wenige Tage zuvor die Stadt von den Mauern herab verteidigt hatte, war mit seinem Sohn und seinem greisen Vater dem Morden entflohen und verbarg sich außerhalb der Stadt. Seine Mutter, die Göttin Aphrodite, hatte ihn aus der brennenden Stadt geleitet und alles Böse von ihm abgewehrt. Einige Zeit später sollte Aeneas zusammen mit anderen trojanischen Flüchtlingen in See stechen, um eine neue Heimat zu suchen. Und an der Stelle, an der er später eine Siedlung gründen würde, sollte einmal die ewige Stadt Rom entstehen. Bis zum Morgen waren alle Trojaner entweder ermordet oder gefangen genommen. Nur einem kleinen Teil gelang es, sich am Fuße des Berges Ida in Sicherheit zu bringen. Jetzt konnten sich die Griechen ganz dem Plündern der Stadt hingeben und schleppten alles, was ihnen wertvoll erschien, zu ihren Schiffen. Neben den Stoffen, Kunstgegenständen, edlem Geschirr, Gold und Edelsteinen gehörten auch zahllose Frauen und Kinder zu ihrer Beute. Sie sollten als Sklaven nach Griechenland gebracht werden. Unter ihnen waren auch Kassandra und ihre Schwester Polyxena, die beiden Töchter des Königs von Troja. Die hochgewachsene Kassandra gefiel dem Völkerfürsten Agamemnon so gut, dass er sie gleich für sich reklamierte. Und Hektors Ehefrau Andromache wurde von Achills Sohn Neoptolemos davongeführt. Die Frau des trojanischen Königs nahm Odysseus in seinen Besitz. Nachdem sie keine Lebenden mehr in der Stadt gefunden hatten, kehrten die Griechen mit ihrer Beute zu den Schiffen zurück. Dort veranstalteten sie eine Siegesfeier mit Wein und Gesang und gedachten ihrer gefallenen Kameraden, allen voran des großen Achill. Die Festlichkeiten dauerten bis spät in die Nacht und nach legten sich die Helden bei den Schiffen zum Schlafen nieder. Ein jeder träumte von der Heimat und einer ruhmreichen Heimkehr. Am nächsten Tag wurden die Schiffe zur Abfahrt fertig gemacht. Erst wurde das ganze Beutegut verladen, dann die Gefangenen, die weinend und wehklagend in eine ungewisse Zukunft fuhren. Die Schiffe waren so voll bepackt, dass sie tief im Wasser lagen. Und alle blickten zurück auf die Trümmer der Stadt, aus denen hier und da noch ein wenig Rauch aufstieg. Nur der Seher Kalchas stand am Strand und blickte den Schiffen nach. Er hatte sich den Griechen nicht angeschlossen, ja, sie sogar ermahnt, die Rückreise noch nicht anzutreten, da er ein Unglück heraufziehen sah. Doch die Griechen hatten lange genug auf diesen Zeitpunkt gewartet und wollten nicht auf den weisen Alten hören, der ihnen so viele Male gute Ratschläge gegeben hatte. Das Verlangen nach der süßen Heimat war einfach zu groß. Nur wenige der Helden sollten aber lebend dort ankommen. Lange Zeit wurden sie durch Stürme aufgehalten und in andere Abenteuer verstrickt, sodass viele von ihnen auf dem Grund des Meeres endeten.